Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du wartest an der Bushaltestelle und hörst, wie sich zwei Jugendliche über gestohlene Fahrräder unterhalten. Hallo Manuel! Nanu, seit wann fährst du denn mit dem Bus? Ach Carola, erinnere mich nicht daran. Das ärgert mich so, wenn ich daran denke. Wieso? Was ist denn passiert? Mein Fahrrad ist mir vor 10 Tagen gestohlen worden. Ich fahre schon seit einer Woche mit dem Bus zur Schule. Ich habe dich bisher gar nicht an der Haltestelle gesehen. Und ich fahre doch jeden Tag mit dem Bus nach Hause. Hör mal, Manuel, wo ist dir denn das Fahrrad gestohlen worden? An dem Tag bin ich zu Felix gefahren. Den kennst du doch. Der Dunkelhaarige aus der 9C. Ja, ich glaube, den kenne ich. Ist das nicht der, der so fantastisch Geige spielt? Genau der. Also, ich war bei ihm zu Hause, wir haben ein Stück eingeübt für das Frühlingskonzert. Du weißt ja, ich spiele Klarinette. Ich war so ungefähr 3 Stunden bei ihm. Als ich dann nach Hause fahren wollte, war mein Fahrrad weg. So ein Mist. Das kannst du laut sagen, Carola. Ich habe dann noch rumgesucht, weil ich dachte, vielleicht habe ich es weiter weg abgestellt. Aber nichts, das Rad war weg. Warst du bei der Polizei? Klar doch, ich habe Anzeige erstattet. Ich hatte auch die Nummer vom Fahrradgestell und alles. Und? Hat die Polizei helfen können? Nee. Woher denn? Weißt du, wie viele Fahrräder jedes Jahr gestohlen werden? Keine Ahnung. Stell dir vor, jedes Jahr werden in Deutschland 316.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Und davon werden nicht mal 10% der Fälle aufgeklärt. Der Fahrraddiebstahl boomt. Und von Stadt zu Stadt ist das ganz verschieden. In Magdeburg, Cottbus und Münster zum Beispiel werden vergleichsweise viel mehr Räder gestohlen. In Wuppertal und Hagen dagegen nur sehr wenige. Dort müsste man wohnen. Sag mal, woher weißt du das alles? Naja, die ganze Geschichte hat mich dermaßen geärgert, da habe ich im Internet geguckt. Wie es den anderen ergangen ist und was man da tun kann. Kann man denn etwas tun? Absolut nichts. Ein Fahrrad zu klauen ist für die Diebe eine ziemlich sichere Sache. Die wenigsten von ihnen werden geschnappt. Und wenn man die Polizei darauf anspricht, bekommt man als Antwort, dass sie nicht genügend Personal haben. Aber die gestohlenen Fahrräder können doch nicht einfach verschwinden. Irgendwo müssen sie doch wieder auftauchen. Das kann schon sein. Die tauchen dann in irgendeiner anderen Stadt auf und werden dort auf Flohmärkten oder Wochenmärkten verkauft. Oder, was auch sehr häufig der Fall ist, die Diebe zerlegen die Räder in Einzelteile und die werden ins Ausland gebracht und dort verkauft. Ach so. War das Rad neu? Ich hatte es mir vor 2 Jahren gekauft. Das Geld hatte ich mir zusammengespart von Ferienjobs und Taschengeld. Das tut mir aber leid, Manuel. Ja, ade, mein schönes Rad. Ah, da kommt endlich der Bus.